Du sagst immer, die Zeiten ändern sich. Sie werden noch schlechter, bevor sie besser werden. Krisis. Beiträge zur Kritik der Warengesellschaft. Die Starken werden überleben. Das würde dir gefallen, oder? Halt, das darf man nicht sagen. Das ist jetzt politisch unkorrekt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Krisis. In der heutigen Sendung und in den folgenden wollen wir euch im Rahmen unseres Schwerpunktes der Kritik der Aufklärung einen der bedeutendsten Aufklärungsideologen vorstellen, Georg Friedrich Hegel. Ihr hört einen Vortrag von dem aus Wien stammenden Wertkritiker Franz Schandl. Wie hat Hegel gelebt, was waren wichtige Stationen in seinem Leben und was für ein Schlagmensch war dieser Hegel? In den folgenden Sendungen werden wir euch weitere Hegel-Häppchen servieren in der Hoffnung, dass sie halbwegs verdaulich zubereitet sind. Doch zunächst zu Hegels selber. Als Einstieg habe ich mehr oder weniger einige kleinere Bemerkungen über Hegels Leben geplant. Woher kommt er? Wie war ungefähr sein Entwicklungsweg? Die Karriere des Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Ja, Hegel wurde 1770 in Stuttgart geboren, entstammte irgendwie einer traditionellen protestantischen Familie, ging schon mit 3 in die Schule und gehörte immer so zu den besten Schülern. Ein Musterschüler, wurde dann 1788 in das Tübinger Stift gesteckt. Aus der Zeit rührt auch seine Freundschaft mit Hölderlin und mit Schelling. Mit Schelling hat ihn mehr oder weniger so eine Freundschaft und später Feindschaft das ganze Leben verbunden. Hegel galt aber irgendwie im Tübinger Stift als eher sehr behäbig. Seine Mitschüler haben eigentlich keine Spur der späteren Genialität bemerkt. Und er hat schon in frühen Jahren eigentlich den Spitznamen der Alte bekommen. War bekannt also für seine Zechereien und spielte leidenschaftlich gerne Tarock. Letzteres ist ziemlich wichtig, weil das ist ein intelligentes Spiel. Aber das nur so am Rande. Er hat sich dann, nachdem irgendwie die Stiftszeit abgeschlossen war, als Hauslehrer durchgeschlagen. Also es ist nicht gleich etwas geworden mit der akademischen Karriere. War dann 1793 Hauslehrer in Bern und später ab 1801 in Bern und dann in Frankfurt. Und ab 1801 war er so etwas wie Privatdozent in Jena, wobei Jena in der Zeit eigentlich so als die philosophische Metropole Deutschlands gelten kann. Also zur gleichen Zeit, also hielten sich dort auf Fichte, Schiller, Schlegel-Dieck, Schelling und natürlich war dann auch Hegel zugegen. In der Zeit hat er dann auch die Phänomenologie des Geistes abgefasst. Das gilt neben der Wissenschaft der Logik zu Recht als sein Hauptwerk, hat in der Zeit irgendwie auch die Eroberung Jenas durch Napoleon mitbekommen. Aus der Zeit stammt dann auch die Formel des Weltgeistes zu Pferd. War ständig in Geldsorgen und 1807 wurde dann ein unehelicher Sohn geboren mit der Haushälterin. Wobei diese Entwicklung dieses unehelichen Sohns, der dann später irgendwie zur obligaten Familie dazugenommen wurde, also immer ein ziemlich unglückliches war. Der Sohn hat sich auch furchtbar beschwert über ihn und Hegel hat ihn auch später dann ausgelagert, im wahrsten Sinne des Wortes, hat ihm ein Offizierspatent gekauft, nach Indonesien verschickt und dort ist er dann umgekommen. 1811-12 erscheint dann irgendwie die Wissenschaft der Logik und das ist also mehr oder weniger dieses, in zwei Bänden gibt es das irgendwie bei Suhrkamp so sein umfangreichstes Werk irgendwie zu bezeichnen. Die Enzyklopädie der Wissenschaften ist also diesbezüglich dann so, wie soll man sagen, die gemeinverständliche oder der Versuch einer gemeinverständlichen Vorlesung über diese Wissenschaft der Logik. Thank you. Ja, er war dann 18,8. Mit der akademischen Karriere hat es nicht gleich so geklappt, ist er dann Gymnasialdirektor in Nürnberg geworden. Er hat es aber natürlich irgendwie also durchaus als eine Art Zurückstufung erlebt, ja. Denn eigentlich wollte er natürlich nach Berlin und er wollte Universitätsprofessor werden und das war natürlich schon für ihn ein Problem, dass diese Karriere nicht geklappt hat, dass er da über den Privatdozenten nicht hinausgekommen ist, die wichtigen Lehrstellen alle vergeben waren und er halt mehr oder weniger, also wenn man davon ausgeht, wovon er ausgegangen ist, dass er nämlich der größte Philosoph nicht nur seiner Zeit ist, sondern aller Zeiten, dann ist natürlich irgendwie der Posten des Gymnasialdirektors in Nürnberg nicht unbedingt das, was man sich vorstellt. Ja. Es hat auch so empfunden, er ist auch dort einige Jahre hängen geblieben, hat dort dann die um 20 Jahre jüngere Marie von Tucher geheiratet, hat dann irgendwie so eine Art Dozentenstelle 1816 in Heidelberg angenommen. Dort hat er dann diese Enzyklopädie fertiggestellt. Es war auf jeden Fall so, dass er 1817 hat er dann diesen Lehrstuhl in Berlin irgendwie bekommen, war irgendwie furchtbar glücklich, hat irgendwie glückselige Briefe irgendwie an das Ministerium geschrieben. Und aus der Zeit rührt dann irgendwie auch seine tiefe Verbundenheit mit dem preußischen Staat. Ich lese dir jetzt vor aus einem Schriftstück des Hegels, wie er das empfunden hat, also wirklich aus tiefster Empfindung, also auch die Wortwahl. Und es ist insbesondere dieser Staat, der mich nun in sich aufgenommen hat, welcher durch das geistige Übergewicht sich zu seinem Gewicht der Wirklichkeit und im politischen emporgehoben, sich an Macht und Selbstständigkeit solchen Staaten gleichgestellt hat, welche ihm an äußeren Mitteln überlegen gewesen waren. Also, ich würde sagen, das ist fast schon eine erotische Aussage, die das, also der Staat, der mich in sich aufgenommen hat, ja, mich, ja, und dann lobt er noch den Staat, dass er sich so emporgehoben hat, dass er mich, also den Hegel, dort zu sich aufgenommen hat. Also wenn Hegel von seinem preußischen Staat spricht, dann spricht er eigentlich wie von einer Geliebten. Also nicht irgendwie so wie der nüchterne Bürokrat, sondern wirklich also in einer erotischen Innerlichkeit. Also das vorgelesene Zitat ist nur eines und da gibt es also viele, die also in diese Richtung gehen. Also diese Verschmelzung von Staat, Religion, Eros, das ist Hegel. Also er hat dann mehr oder weniger in Berlin bis an sein Lebensende gelebt. 1821 sind die Grundlinien der Philosophie des Rechts erschienen, Verewigung des preußischen Staates und ist auch irgendwie darin irgendwie ablesbar. Es fällt also auch in diese Zeit irgendwie so der Aufstieg und die ganze Hegel-Schule. Hegel spricht von sich als der Professor der Professoren oder er spricht von der Philosophie als überhaupt der höchsten Wissenschaft, ja, also alle anderen untergeordnet sind. Also er hat so einen richtigen Kultstatus gehabt in Berlin. Auch Feinde, zum Beispiel irgendwie den Schopenhauer, ja, der also gemeint hat, ich meine, das sei alles Topfen oder Quark, wie die Deutschen sagen, was Hegel irgendwie von sich gibt. Ja. Hegel ist aber schon davon ausgegangen und dass er so etwas ist wie der Vollender der Philosophie. Wobei man jetzt da gar nicht abendländische Philosophie dazu sagen muss, wenn der Hegel ist sonst so davon ausgegangen, dass es nur eine abendländische Philosophie gibt, insbesondere eine deutsche. Also er ist davon ausgegangen, dass er der Philosoph der Philosophen ist, der Professor der Professoren, dass die christliche Religion die höchste Entwicklungsstufe aller Religionen darstellt, dass der preußische Staat irgendwie das höchste Staatswesen überhaupt darstellt und dass mehr oder weniger die Weltgeschichte und der Weltgeist im preußischen Staat reell und ideell im Georg Wilhelm Friedrich Hegel eigentlich so den Abschluss gefunden hat. Also er war nicht eingebildet. Und vielleicht irgendwie auch diese Verquickung von Eros, Religion und Staat irgendwie noch einmal in Erinnerung zu rufen. Ja. Er schreibt also über den preußischen Staat und überhaupt: Erst der Staat ist der vollendete Gottesdienst. Wie sich die Philosophie zur Religion, so verhält sich der Staat zur Kirche. Auch diese zwei stehen nicht im Gegensatz des Inhalts der Wahrheit und Vernünftigkeit, aber im Unterschiede der Form. Also das heißt, es gehört eigentlich alles irgendwie zusammen und er ist halt mehr oder weniger der das am meisten irgendwie in seiner dunklen Philosophie durchschaut. Im Prinzip ist es natürlich ja ziemlich reine Affirmation, also Affirmation irgendwie bis hin irgendwie zur völligen Durchgeknalltheit meiner Ansicht nach. Und Hegel ist eigentlich wirklich der Philosoph, der am gründlichsten, zumindest subjektiv, was dann rauskommt, ist wieder eine andere Sache, aber subjektiv die Kritik eigentlich durchgestrichen hat, also die irgendwie überhaupt immer nur abgekanzelt hat als Raisonnement und, oder überhaupt als Ressentiment. Also das heißt, dass Hegel irgendwie so als Philosoph gelten kann, der ein blanker Affirmatiker gewesen ist, aber auf der anderen Seite gleichzeitig aber methodisches und methodologisches Material geliefert hat, das kritisch angewandt werden kann, und mehr oder weniger der Linkshegelianismus hat das dann auch gemacht, Feuerbach und Marx. Aber seine subjektives Bekenntnis und seine subjektive Stellung und sein Bezug irgendwie zu Staat und Kirche war also wirklich die reine Affirmation. Thank you. vielleicht ein paar Sachen nur privat dazu. Hegel hat dann mit seiner Frau noch zwei Söhne gehabt. Ausgedehnte Reisen haben ihn irgendwie nach Wien und Paris und Köln geführt. Also er war nicht so wie der Kant, der nur 17 Kilometer über Königsberg hinausgekommen ist. Also er hat sich auch im Gegensatz zum Kant irgendwie mehr oder weniger den sinnlichen Genüssen war er durchaus zugeneigt. Er hat das nur aus seiner Philosophie völlig ausgeklammert. Also das waren mehr oder weniger zwei ganz verschiedene Sachen. Also der Hegel ist sicher ein Denker, der ein Traktat gegen den Alkoholismus irgendwie schreiben hätte können und dabei irgendwie sich völlig zugesoffen hätte, so wie ich ihn als Person einschätze. Ja. Es war auch irgendwie der Weinkonsum im Hause Hegel immer sehr hoch. Ja. Also wenn man die Mappen der Weinlieferungen anschaut, dann war das für so einen Privathaushalt relativ hoch. Vom Charakter her muss er ziemlich tyrannisch gewesen sein. Es gibt auch teilweise in seinen Schriften also immer so Züchtigungsfantasien drinnen. Ja? Also nicht nur, dass der Staat züchtigen muss, sondern auch, dass die Kinder gezüchtigt werden müssen und dass die Eltern verstoßen, wenn sie gegen die Züchtigungspflicht verstoßen. Also wirklich so ungefähr ist die Wortwahl. Ja? Also das sind schlechte Eltern, aber das jetzt irgendwie nur so am Rande. Ich meine, Hegel ist ungefähr so Ende der 20er Jahre in Berlin dann am Höhepunkt seiner Macht und seines Ansehens gestanden. Er ist dann nur Rektor der Berliner Universität geworden, war in Hofkreisen eigentlich anerkannt, hat sich auch mit dem Goethe 1827 getroffen, der hat ihn sehr geschätzt. Umgekehrt weiß man es nicht so genau. Was auf jeden Fall aber zerbrochen ist, das ist seine Freundschaft mit Schelling. Schelling war also dann in den letzten Jahren ein Feind des Hegel und wurde dann auch Jahre nach Hegels Tod, 1841, nach Berlin gerufen von Friedrich Wilhelm IV., um die, Zitat, Drachensaat des Hegelianismus irgendwie auszurotten. Weil das war da zum Beispiel schon die Zeit, wo die ersten Links-Hegelianer ihr Unwesen getrieben haben. Ja, aber dann, also 1829, 30 ist er Rektor in Berlin geworden. Und 1831 ist er dann im November verstorben. Offiziell an Cholera, aber dieser Befund wird irgendwie heute bezweifelt, dass es hat da zum Beispiel Cholera-Epidemien gegeben. Muss eher ziemlich mit Magen und so zu tun gehabt haben, aber ich mache jetzt keine medizinischen Diagnosen. Interessant ist dann, dass sie die Hegelei schon in den 30er Jahren irgendwie so aufgespalten hat, in die Rechtshegelianer und in die Hegelische Rechte und in die Linkshegelianer, also Hegelische Rechte, bedeutet es eigentlich Rosenkranz, also dieser Sekretär, der also auch einiges über Hegel geschrieben hat. Und dann, als er in der hegelianische Linke, am bedeutendsten vielleicht in der Zeit der Feuerbach, der mehr oder weniger die hegelische Religionsphilosophie völlig demontiert hat. Und auch Marx hat eigentlich seine ersten Schriften, war der Versuch eines sich Abarbeiten an Hegel. Also wenn man sich gleich den ersten Band der Marx-Engels-Werke anschaut, da gibt es drinnen auch ausführliche Kritik des hegelischen Staatsrechts, was an Marx wirklich hergeht und weiß jetzt nicht die Zahl, aber viele Paragraphen hintereinander aufschreibt, immer Hegel, und dann dazu schreibt, was er meint. Also so ein richtiges Konspekt. Also man geht her, schreibt einmal den Hegel ab und sagt dann, was ist davon zu halten. Also so ein richtiges Abarbeiten. Und dann, ich glaube, einer seiner bekanntesten Schriften, aus der auch viel zitiert wird, ist dann diese kurze Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie. Das ist überhaupt, wie soll man sagen, ein Zitatenschätzchen. Da sind ja diese ganzen Sachen drinnen mit die Verhältnisse umwerfen, in denen der Mensch ein gedemütigtes und geknechtetes Wesen ist und auch so. Also immer wieder, wenn man es liest, oder was sieht, dass das Denken eine Leidenschaft des Kopfes oder der Kopf der Leidenschaft. Also man erkennt vieles da wieder, ich meine, wenn man diese 20 Seiten irgendwie liest. Es ist klar, dass vor allem der Marx in seinen ersten Jahren, wo er sich irgendwie versucht hat, selbst irgendwie kritisch zu reflektieren, eigentlich das mit und gegen den Hegel gemacht hat. Also, aber dass das auf keinen Fall man ohne Hegel denken kann. Also sowohl in der Terminologie, die Marx verwendet, also auch in der ganzen Werttheorie und in der ganzen Wertkritik, da ist mindestens so viel Hegel drinnen wie Ricardo, ist dieser enge Bezug also sowohl zur Terminologie als auch zum Denken vom Hegel. Das ist nicht nur nachspürbar, sondern das liegt eigentlich ziemlich offensichtlich, vor allem wenn man diese Sachen parallel liest. Also das heißt, der Beginn der Marxischen Theorie kann man eigentlich als die Phase des Abarbeitens an Hegel bezeichnen. Thank you.